Das 1 Live Talk Radio 0800 5678 111 im WDR Fernsehen und bei 1 Live 0800 5678 111. Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. 20 Minuten jetzt erstmal im Radio und dann schaltet sich das WDR Fernsehen auch dazu und dann werde ich auch noch die Fernsehzuschauer begrüßen. Ihr seid da, darüber freue ich mich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute Nacht eine freie Themennacht, eine offene Talkradio-Show, eine offene Telefon-Talkshow. Das heißt, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, könnt ihr ganz einfach anrufen. Egal über welches Thema, egal zu welchem Thema. 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Uschi ist die Erste. Hallo, 53 Jahre alt. 53. Und zwar ist folgendes: Ich habe voriges Jahr am 21. Dezember meinen Mann verloren. Ja. Das kam urplötzlich. Wie alt war dein Mann? 50, also 49. Er ist im Mai 50 geworden. Ja. Dieses Jahr im Mai. Und. Du sagst, es kam urplötzlich. Es kam urplötzlich. Ich schäme mich, das eigentlich so ein bisschen zu sagen. Es war auf dem Sonntagabend und wir haben uns geliebt. Mhm. Und währenddessen? Nein, dann haben wir uns anschließend noch unterhalten und dann sagte mein Mann nichts mehr. Und dann habe ich Licht angemacht. Entschuldigung. Und dann habe ich gesehen, dass er so mehr oder weniger Krämpfe hatte und ganz laut geschnarcht hat. Erst die Schnarchen. Durftest du nicht mitfahren? Weiß ich nicht. Kann man das einfach verbieten? Ja, die haben wahrscheinlich gedacht, er überlebt das schon auf der Fahrt nicht. Mhm. Ins Krankenhaus wurde er dann am Montag gesagt. Und er war ohne Bewusstsein, gleich von hier zu Hause aus. Und dann hat er die Nacht von Montag auf Dienstag im Krankenhaus nochmal einen ganz schweren Gehirninfarkt gekriegt. Und ist dann Dienstagmorgen, habe ich den um 6:30 im Krankenhaus. Da sagte mir die Ärztin, dass die Augen des Nachts ganz starr geworden sind und sind nochmal in ein CT geschoben und festgestellt, dass er nochmal einen schweren Gehirninfarkt hatte. Ja. Da habe ich morgens um 6:30 angerufen und weil ich die ganze Nacht so unruhig war und da habe ich gefragt, ob ich sofort kommen muss. Und da hat mir die Oberärztin gesagt, nein, es reicht, wenn ich Mittag käme. Na, das sind aber sehr seltsame Ärzte, mit denen ihr es da zu tun gehabt habt. Ja. Uschi, darf ich dich mal fragen, warum du so sehr leise sprichst? Bist du auch krank? Ja, ich bin krank. Ich habe Schmerzen. Unheimliche Schmerzen. Was hast du für... Ich habe Bandscheibenvorfälle. Bandscheibenvorfälle? Ich hatte erstmal dann hatte ich 95 einen Schlaganfall. Von dem habe ich mich aber ganz gut wieder erholt. Da habe ich ein Dreivierteljahr eine Schwester, eine Krankenschwester, die kam tagtäglich ins Haus. Und dann habe ich 97 nochmal einen kleinen Schlaganfall gehabt. Mein Gott, das kommt. Und dann, also es kommt alles zusammen. Und dann kommt alles zusammen. Die Sache mit deinem Mann. Weißt du, dass ich will dir mal sagen, dass ich ganz entsetzt bin darüber, dass man dich als Ehefrau von deinem Mann ferngehalten hat, obwohl er so krank war. Ja. Obwohl er am Sterben war. Ja, im Nachhinein kann ich mich auch so ärgern, dass ich mich nicht durchgesetzt habe. Gut, dann wurde 98 ein Bandscheibenvorfall, das heißt zwei Bandscheibenvorfälle festgestellt. Mhm. Und die gehen zum Lendenwirbel und auch in die Hüften rein. Mhm. Und da sollte ich operiert werden, 98. Und dann war es auch soweit. Und dann wollten die Ärzte aber meinen Mann erstmal sprechen. Und dann haben sie ihn auf die Gefahren hingewiesen. Ich bin auch Asthmatikerin. Mhm. Dass das mit der Narkose eventuell nicht hinhauen würde. Ich verstehe. Dass ich da nicht wieder rauskomme. Du bist Asthmatikerin, daher auch die Stimme im Moment, dass du nicht so klar sprechen kannst. Ja, wahrscheinlich. Ich bin auch gerade knapp an der Lungenentzündung vorbei. Ja, ja. Dein Mann ist am 21. Dezember letzten Jahres verstorben. Ja, und das ist jetzt ganz schlimm für mich. Jetzt ist November, aber die Tage wiederholen sich so. Samstag, Sonntag, Montag. Mhm. Oder Sonntag, Montag, Dienstag, 19, 20, 21. Mhm. Und das heißt, dass hier der Todestag jährt sich jetzt auch in einem Monat. In einem Monat. In einem Monat. Und jetzt, dieser November ist der erste November, dass sich das so alles wiederholt. Mhm. Sonntag der 19., Montag der 20., Dienstag der 21., also heute. Hast du denn Menschen, mit denen du dich unterhalten kannst und die dir so ein bisschen beistehen? Ich habe drei Mädchen aus erster Ehe, mit den beiden Ältesten habe ich gar keinen Kontakt. Ja. Und von der jüngsten Tochter, der Mann hatte drei Hirntumore. Der war 31 Jahre alt, der hat sich anderthalb Jahre gequält. Und ist mehrmals operiert und er ist jetzt am 27. September eingeschlafen. Mein Gott, in eurer Familie ballt es sich aber enorm. Ist auch gestorben. Ja, jetzt ist meine Tochter 25 und ist Witwe mit zwei Kindern. Mhm. Und also das heißt, dass die ihre eigenen Sorgen haben und sich auch gar nicht so sehr um dich kümmern können. Richtig. Und meine Tochter, die hat einen Türken geheiratet. Und sie ist jetzt mehr oder weniger nur mit Türken zusammen. Mhm. Das heißt im Klartext, dass du ganz alleine da stehst? Ich habe, das war ja mein zweiter Mann, mit dem war ich seit 1979 zusammen. Mhm. 1979 haben wir uns kennengelernt und 82 haben wir geheiratet. Mhm. Und dann wurde 83 noch ein Sohn geboren. Und wie ist das Verhältnis zwischen dir und dem Sohn heute? Und den habe ich heute. Der wird im April 18. Der lebt auch bei dir? Der lebt Gott sei Dank auch bei mir. Also das heißt, da ist schon ein Gesprächspartner da? Ich kann mit meinem Sohn da nicht drüber sprechen, weil ich immer gleich weine und das kann er sicher. Mhm. Und ich denke, auch bei ihm kommt das jetzt auch erst. Mhm. Aber Uschi, ich denke gerade so, dass das letztendlich gar nicht geht und für dich ungeheuer belastend ist, wenn du mit keinem Menschen richtig mal reden kannst. Ja, geht nicht. Es geht nicht. Ich habe Verwandte, aber wohne in Minden. Mhm. Eine Schwester wohnt in Hannover. Nein, das geht alles nicht, das merke ich schon. Ja. Ich glaube, es ist ganz, ganz dringend, dass du, dass etwas organisiert werden muss, dass du zumindest vielleicht einmal in der Woche einen Ansprechpartner hast. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ich hatte hier einen Bremer Superintendenten. Mhm. Der ist aber leider im August weggezogen nach Lingen. So, ich mache jetzt einen Vorschlag. Weil ich da ganz von überzeugt bin, dass du einen Menschen brauchst, mit dem du dich austauscht. Weil du bist ja so sehr im Leid versunken zurzeit und hast deine eigenen Probleme, deine eigenen gesundheitlichen Probleme. Das hält auch kein Mensch aus. Und mit dem Sohn kannst du nicht reden. Verständlicherweise ist es ein junger Mann, du fängst an zu weinen und er ist dann auch hilflos. Ja. Du weißt, du kennst ja bei der Sendung wahrscheinlich, dass hier im Hintergrund immer Fachleute bei mir sind. Ja, ich gucke deine Sendung jede Nacht. So, heute Nacht ist die Annette hier, meine Diplompsychologin. Ich möchte, dass du jetzt mit der Annette redest. Und die Annette wird dir ein paar Ideen liefern, wie du an einen festen Gesprächspartner kommst, in deiner Umgebung, der für dich auch dann immer da ist. Ja, ich gehe sehr oft zum Friedhof und habe da auch schon ein paar Mal Nerven zusammengekriegt. Ja, nicht. Nein, nein, das ist nicht die Lösung. Du sollst zum Friedhof gehen, aber du brauchst auch eine Verbindung zum Leben. Mhm. Liebe Uschi, leg mal auf, das Verfahren kennst du. Du legst auf und die Annette ruft dich gleich wieder an. Ja. Ich wünsche von Herzen alles Gute. Danke. Auf Wiederhören, Uschi. Tschüss. 0800 5678 111, meine Telefonnummer, und meine Faxnummer 0800 5678 110. Christel ist bei mir. Hallo Christel. Hallo. 44 Jahre alt. Ja. Mit schlechter Telefonleitung. Es brummt so. Wir versuchen es mal. Ja. Christel, was ist dein Thema? Meine Freundin ist vor 3 Wochen gestorben. Hm. Deine Freundin? Ja, meine Freundin. Deine Partnerin oder eine gute Freundin? Ja, beides kann man sagen. Ja. Also ihr hattet eine lesbische Beziehung. Nicht ganz, kann man sagen. Solange wie ihr Mann gelebt hat, wollten wir das nicht. Ja. Das heißt, ich wollte da nicht zwischenfunken. Wie lange wart ihr jetzt überhaupt miteinander bekannt und befreundet? Befreundet sind wir etwas über 4 Jahre. Ja. Wir haben uns dann auch hin und wieder mal bei mir zu Hause getroffen. Mhm. Sind jede Woche einmal rausgegangen. Alleine, ohne ihren Mann. Wie lange ist der Mann jetzt tot? Der Mann ist genau 7 Tage nach ihrem Einlieferung im Krankenhaus verstorben. Ach so. Ach so. Das heißt, ihr habt euch eigentlich geliebt? Ja. Aber das ist nicht vollzogen worden, diese Liebe? Nein. Ihr habt doch nie miteinander geschlafen? Nein. Und ihre letzten Worte waren zu mir, dass sie mich liebt. Wie alt war sie? 60. 60. Und das Schlimme ist, dass ich niemanden habe, wo ich dann drüber reden kann. Genau das wollte ich gerade sagen. Ihr habt ja ein Geheimnis gehabt, ihr beiden dann. Ja. Das wusste nur eine einzige, das war eine gute Freundin und die ist nach Hamburg verzogen. Mhm. Ist sie denn, deine Freundin, ist sie plötzlich verstorben oder war sie schwer erkrankt? Ja, die ist vor 9 Wochen ins Krankenhaus gekommen mit angeblichen Gallenkoliken. Mhm. Und da stellte sich dann bei raus, dass der Darm abgestorben war. Und da musste man ihr den Dünndarm ganz wegnehmen. Mhm. Und davon hat sie sich nie wieder erholt. Hast du denn mit ihr die letzten Tage oder Wochen? Ich war jeden Tag da. Habt ihr über den Tod geredet? Nein, sie hat nur ein paar Mal gesagt, dass sie Angst hat. Mhm. Warst du in der Sterbestunde bei ihr? Ich bin zu spät gekommen. Ich bin nach Hause gefahren um 4:45 und um 8:30 ging's Telefon. Ich möchte bitte ganz schnell zurückkommen. Mhm. Da hat die Ärztin mich angerufen. Und ihr Mann, der Mann von einer Freundin, ist dann 8 Tage später gestorben? Der ist vor ihr gestorben. Ach, vor ihr, so war das jetzt. Mhm. Die ist donnerstags eingeliefert worden und den Mittwoch drauf ist er zu Hause verstorben. Da haben wir den gefunden. Wie hat sie das denn aufgenommen? Sie hat eigentlich immer nur zur Decke gestarrt, weil in der letzten Zeit, da war sowieso nur Theater bei denen, weil er so krank war. Mhm. Er hat die Aggressionen bei ihr losgelassen, nicht in der Öffentlichkeit. Ne? Mhm. Hat also kaum außer mir jemand mitgekriegt, mhm, dass sie da ziemlich drunter gelitten hat. Mhm. Er hat Leukämie gehabt. Ja. In diesen Jahren eures Kennens, wann ist dir denn klar geworden, dass du sie mehr als nur als eine gute Freundin liebst? Vom ersten Tag an. Vom ersten Tag an. Ja. Hattest du denn früher schon mal lesbische Beziehungen? Ja, eine. Mhm. Seitdem bin ich auch nicht fähig, mich irgendwie mit einem Mann zu binden. Mhm. Du lebst alleine zurzeit? Ja, mit meinen beiden Kindern. Ja. Die damalige Beziehung haben meine Kinder gewusst. Wir haben alle zusammen gewohnt. Mhm. Wie lange dauerte diese damalige lesbische Beziehung? 2,5 Jahre. Ach, so lange. Das war dann doch... Ja. Das ist sehr gelebt, intensiv gelebt. Ja, und nur da ist rausgekommen, dass ich einen dicken Berg Schulden am Arsch habe. Durch die Frau? Ja. Mhm. Du hast mit deiner verstorbenen Freundin es nie auf eine Annäherung ankommen lassen, weil du nicht in die Ehe hineinfunken wolltest? Wir haben uns schon geküsst und gestreichelt, ja. Aber weiter haben wir es nicht kommen lassen. Mhm. Weil wir es einfach nicht wollten. Mhm. Sie konnte ihn einfach jetzt nicht im Stich lassen. Ja, ja. Hatte sie denn auch schon lesbische Erfahrungen? Nein. Du warst die erste Frau in ihrem Leben? Ja. Und sie hat dir kurz bevor sie gestorben ist gesagt, dass sie dich liebt? Ja, das waren ihre letzten Worte. In deiner Anwesenheit? Ja. Hast du ihr das zurückgegeben auch? Ich hatte ihr vorher gesagt, ich liebe sie, sie sollte bei uns bleiben, wir wollten sie nicht verlieren. Und letztens, bevor ich rausgegangen bin, hat sie mir gesagt, ich liebe dich doch auch. Und jetzt gibt es niemanden, mit dem du das Richtige sprechen kannst? Nee. Hast du dir, gehen so Sachen in dir vor, dass du denkst, ach, ich hätte doch noch forscher vorgehen sollen, dass wir es hätten leben können? Oder glaubst du, dass es richtig war, was du gemacht hast? Nein, ich denke schon, dass das richtig war, was ich gemacht habe. Ich glaube das auch. Nur 3 Jahre warten ist eine harte Zeit. Und dann der Tod. Ja. Hat sie dir sonst irgendetwas noch hinterlassen? Vielleicht noch einen Brief oder irgendetwas? Nein, die Tochter hat mir ihren ganzen Schmuck hinterlassen. Und ich habe immer halt ein paar Bilder. Das Schlimme daran ist, dass sie anonym beerdigt worden ist. Das auch noch? Ja. Du hast gar keine Stelle, wo du hingehen könntest. Nein. Der Mann hat festgelegt, dass beide verbrannt werden und anonym beerdigt. Mein Gott, Christel, du kannst nicht so alleine sein in deiner Trauer. Das ist ja ganz schrecklich. Im Moment gehe ich einmal die Woche zur Psychotherapeutin, aber das bringt nicht viel. Was machst du tagsüber? Zu Hause, ich kann nicht arbeiten. Aber du bist eigentlich berufstätig. Ich habe ein krankes Kind gehabt und bin dadurch jahrelang zu Hause gewesen. Das Kind ist mittlerweile gesund, aber meine Knochen sind jetzt kaputt. Wie viele Kinder leben jetzt noch zu Hause? Meine jüngste Tochter. Die jüngste Tochter. Vermutlich, wie alt ist die? 17. Und die ahnt auch nichts davon? Das, was zwischen meiner Freundin und mir jetzt war, nein, das wissen die nicht. Aber die kriegt schon mit, dass du sehr traurig bist. Und das wissen die, dass ich da nicht mit fertig werde. Vermittelt dir die Anwesenheit deiner Tochter etwas Trost? Nein. Ich reiß mich eigentlich immer zusammen, bis das im Bett ist. Das heißt, es ist sogar auch anstrengend, dass die Tochter da ist, weil du das Gesicht wahren willst. Ja, ich habe einfach nicht vor, ihr jetzt auch noch Probleme aufzuladen. Sie muss erst mal in die Schule klarkommen. Christel, ich möchte, dass du jetzt in guter Zeit, du weißt, dass das hier in der Sendung ja immer so auch unter dem Zeitdruck steht alles, mit ausreichender Zeit ein Gespräch führst mit meiner Psychologin. Ja. Wenn deine Psychotherapie nichts bringt, so möchte ich, dass Annette dir noch einige Tipps gibt, dass du einen festen Ansprechpartner hast. Das musst du unbedingt haben. Unbedingt. Das habe ich gerade zu der Uschi auch gesagt. Ja, ich habe es gehört. Sonst drehst du dich absolut immer im Kreis. Ich fand im Moment immer tiefer, das ist das Schlimme. Ich glaube es. Wir machen das so wie mit Uschi, Christel. Du legst bitte auf und die Annette ruft dich gleich an, sobald sie mit der Uschi fertig ist, okay? Ja. Alles Gute. Auf Wiederhören. Ja, danke. So, jetzt hat sich das Fernsehen auch zugeschaltet. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche, einer kürzeren Woche als sonst, weil wir am Freitag nicht da sind. Wir haben hier im Radio schon angefangen und wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, über welches Thema auch immer, das könnt ihr machen. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich bin im Moment ein bisschen zurückgenommen und zurückhaltend, weil ich gerade eben ein sehr, sehr trauriges Gespräch hier im Radio mit einer Anruferin hatte. Und dann kann man nicht so Schmackes, auch wenn die Kamera angeht, hier strahlen und sagen, schön, dass ihr da seid, obwohl ich mich natürlich sehr freue, dass ihr da seid. Ich bin jetzt verbunden mit dem Horst und Horst ist 60 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo Horst, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist konkret das Jenseits. Das das Jenseits. Ja. Wie kommst du zu dem Thema? Ja, das ist ein längerer Weg, denn ich hatte wirklich, das kann man schon als Fügung bezeichnen, dass wir noch 14 Tage bevor meine Frau verstarb oder ins Koma gefallen ist, haben wir einen Thanatologen kennengelernt, der sofort die Medialität meiner Frau erkannte, die tatsächlich da war. Sie sagte zum Beispiel, der hat aber eine breite Aura. Und ja, ich habe gesagt, das ist eine Spinnerei. Ihr habt einen wen kennengelernt? Einen Thanatologen, einen Sterbeforscher. Ein Sterbeforscher. Mhm. Ja. Und der wollte sie dann für den 14.11.97 im Sandkorntheater in Karlsruhe, wollte sie bei einer öffentlichen Sitzung als Medium verdingen, sozusagen, mhm, auf freundschaftlicher Basis. Also nicht so ein richtiger Forscher, sondern eher ein Mann, der das auch auf der Bühne macht, im Showprogramm. Nein, das macht er schon sehr seriös. Na gut, aber er macht er wollte Internet nur natürlich in Karlsruhe versuchen, er ist von Österreich, er ist von Wien. Mhm. Und er wollte natürlich versuchen, weil er hier eingeladen war von einem Beerdigungsinstitut und hat verschiedene andere Vorträge gehalten und wollte da auch versuchen, hier Fuß zu fassen und seine Kenntnisse rüberzubringen. Mhm. Der hat also Kontakt mit deiner Frau aufgenommen und hat ihr attestiert, dass sie mediale Fähigkeiten hat. Ja, mediale Fähigkeiten heißt ja, dass die Leute, ich sag mal so, den siebten Sinn haben, dass sie vielleicht zum Jenseits Kontakt aufnehmen können, dass sie, das kann man beinahe sagen, Vorhersagen treffen können und so weiter. Also 8 Stunden vor diesem Termin ist meine Frau ins Koma gefallen. Das heißt, 4 Tage später ist es ein Wachkoma geworden. Mhm. Und 8 Tage später ist sie verstorben. Das war alles 1997? Alles 97. Mhm. Und ich habe mich im Januar, ich bin damit nicht fertig geworden, mhm, weil ich habe meine Frau abgöttisch geliebt und ich wollte aus dem Leben gehen, aber nicht von heute auf morgen. Ich wollte das, wenn man als Techniker, als Bauingenieur, macht man alles generalstabsmäßig. Mhm. Ich habe mich dann entschlossen, habe mir ein Datum rausgesucht, das mir passend war. Das war der 27. April 98, mhm, wo ich dann vorher Zeit genug hatte, alles zu regeln und persönliche Briefe zu schreiben, um mich zu erklären. Das war das Datum, was du festgesetzt hast, um dich selbst zu töten? Ja. Ja. Wie hattest du es vorzumachen? Lassen wir das mal. Ich habe an sich sehr viel Fantasie in der Richtung. Das wäre kein Problem gewesen. Ich möchte niemanden noch. Es gibt schon genug, wenn sich 700 Menschen jedes Jahr vor die Bundesbahn schmeißen. Okay. Ist es nicht gerade was Erhebendes, denn im Prinzip wissen die Menschen nicht ein noch aus. Aber und du hast es mir auch. Ich sage es mal, Gott sei Dank nicht getan. Nein, Gott sei Dank nicht. Wie kam es dazu? Ja, weil 4 Wochen vor diesem Termin erhielt ich plötzlich einen Anruf aus Wien von dem bereits vergessenen Sterbeforscher. Mhm. Und er sprach mich unvermittelt an, wollen Sie nicht mal mit Ihrer Frau sprechen? Dann habe ich gesagt, also verarschen kann ich mich alleine, da brauche ich Sie wirklich nicht dafür. Mhm. Also war richtig Arsch, weil ich mir sowas nicht vorstellen konnte. Dann hat er versucht, mir das zu erklären, dass er mit seinem Medium Kontakt zum Jenseits aufnehmen könne. Und das ging natürlich nicht von jetzt auf gleich, sondern man bräuchte 10 Sitzungen vorher, in dem die verstorbenen Seelen in den Körper des Mediums eingehen können, um zu lernen, wieder mit deren Sprech- und Schluckorganen zu sprechen. Mhm. Ich hielt das damals, wo ich das erste Mal hörte, habe ich das mehr in den Bereich der Fantasien abgetan. Du hast gemerkt, dass ich gerade auch etwas geschmunzelt habe? Ja. Das ist wahrscheinlich eine verständliche Reaktion, wenn man das zum ersten Mal hört. Ja, ganz klar. Mhm. Deswegen ist natürlich, es gibt leider Gottes auf diesem Gebiet zu viel Scharlatane, was sich da alles in die Brust werft, was erzählen zu können. Hast du dich denn dann darauf eingelassen mit dem Mann und dem Medium? Ich habe mich darauf eingelassen, nachdem er mir 10 Tonbandkassetten, jede Woche kam fast eine Tonbandkassette. Ich war sehr zweifelerisch. Das habe ich gerade nicht ganz verstanden, Horst. Sollte noch eine dritte Person hinzugezogen werden oder solltest du das Medium sein? Ich sollte keine dritte Person. Er wollte das mit seinem Medium, hat er diese Kontakte gesucht zu meiner Frau. Ja, das meinte ich jetzt. Also es gab ein Medium, ihn und dich. Ja. Mhm. Ja. Das war alles. Hast du jetzt über dieses Medium Kontakt zu deiner Frau bekommen? Ich habe durch dieses Medium Kontakt zu meiner Frau bekommen. Ich bin dann im August 98 das erste Mal nach Wien gefahren, um nach meiner Vorstellung dem Spuk ein Ende zu machen. Das ist aber gar nicht dazu gekommen, denn die erste Sitzung, die erste Direktkontakt im Gespräch mit meiner Frau hat mich wahnsinnig zerrissen, weil ich sowas einfach, das ging mir nicht in den Kopf rein. Weißt du was, ich könnte mir vorstellen, wenn man einen so schweren Schmerz hat, wenn man einen so geliebten Menschen verloren hat, ist man wahrscheinlich auch extrem verletzlich und verletzbar. Und das ist richtig, ne, aber ich muss auch heute sagen, weil man geläutert ist und das etwas überblickt, dass jede Trauer zu 50% auch auf Selbstmitleid besteht. Mhm. Okay, aber worauf ich hinaus wollte ist, dass man wahrscheinlich sehr empfänglich ist, auch für Schindluder, welches getrieben wird. Ja. Insofern war das ja schon ein heikles Unterfangen für dich, überhaupt dahin zu fahren. Richtig. Weil du wurdest ja an die Substanz, an die Quelle, an der Quelle deiner Trauer getroffen. Es ging um deine Frau. Richtig. Was hat dich denn dann überzeugen lassen oder überzeugt werden lassen, dass es kein Humbug ist für dich? Also ich habe natürlich voll in dem ganzen Eindruck, den wir geprägt werden durch unser Leben. Die Toten muss man ruhen lassen, die darf man nicht kontaktieren. Das ist leider Gottes alles dummes Zeug. Sag mir konkret, da war ein Medium. Dieses Medium hat gesprochen. Das Medium weiß gar nichts. Dieses Medium ist in Tieftrance, lässt sich ihren Geist auf einen astralen Erholungsort durch den bekannten Tunnel, der ins Jenseits führt. So sagt man es. Woher weißt du jetzt, dass das, was sich da gemeldet hatte durch das Medium, dass das deine Frau war? Die Stimme war schon sehr, sehr ähnlich. Das war das große Phänomen überhaupt, dass es die bekannte Stimme meiner Frau war. Sie war noch etwas schwächlich und sie hat so gesprochen, wenn sie krank war. Aber es waren typische Ansätze und auch Ausdrücke von ihr da, die mich irritiert haben. Hast du auch Informationen bekommen, die nur du und deine Frau wussten? Aber ja. Sagst du ein Beispiel? Ja, ich kann zum Beispiel eines sagen. Das Erste, was ich gar nicht registriert habe, war, ich soll einer Frau, eine Mutter, die sei sehr wertvoll, der soll ich weiterhelfen. Und ich habe gar keine Ahnung, was das sein soll. Das ist eine Bekannte von mir oder von uns gewesen, die auf einen Heiratsvermittler reingefallen ist. Die hat 5.000 Mark gelöhnt dafür und hat nichts dafür bekommen. Und da habe ich ihr geholfen. Moment, davon wusstest du überhaupt gar nichts? Geschweige denn, das Medium konnte davon auch nichts wissen. Nein, das wusste nur. Sowas hänge ich ja nicht an die große Glocke. Wen soll das interessieren? Ja, das wusste also nur deine Frau. Nein, die wusste das auch nicht, sondern die hat mir das gesagt. Das war das Verblüffende. Ach so, sie hat es quasi aus dem Jenseits heraus wahrgenommen. Richtig. Und hat eine Warnung ausgesprochen und du hast die Warnung weitergereicht. Es ist keine Warnung, sondern ich konnte das war nicht zu verhindern, das war schon passiert, aber ich habe der Frau geholfen und sie hat gesagt, ich soll der Frau weiterhelfen. Das war das eine. Das zweite war, meine Frau hat eine kleine Mineraliensammlung gehabt und ich habe bei uns in der Nähe ist schon auch so eine Mineralienhandlung, wo sie öfters gewesen ist. Und ich sah einen wunderschönen Pyrit aus zwei Würfeln bestehen. Und als Techniker faszinierte mich das. Ich habe das einfach aus Freude, habe ich den gekauft und dazugestellt. Und wo ich dann später wieder nach Wien kam, sagte meine Frau, ich habe mich so gefreut, dass du mir einen Stein dazugestellt hast. Also, Moment. Ja. Das ist ja nur wirklich eine Sache, wo es einem kalt den Rücken unterläuft. Ne? Absolut. Du hast zu Hause, das ist ja nur absolut spektakulär. Ja. Du hast zu Hause, du hast es gekauft, bei euch zu Hause hingestellt. Ja. Niemand sonst wusste davon als du und die Verkäuferin vielleicht. Richtig. Und dann fährst du nach Wien und dann sagt dieses Medium. Nein, meine Frau. Ja, deine Frau, Entschuldigung. Ja, klar, ich sag's immer noch. Sag dann vielen Dank, dass du es dahingestellt hast. Ja. Dass du einen Stein dazugestellt hast. Und ich habe das alles auf Video. Wie oft hast du Kontakt mittlerweile mit deiner Frau gehabt? Ja, jetzt sind es ungefähr 170 Mal. 170 Mal? Ja, immer so zwischen 10 und 20 Minuten. Horst, jetzt ist natürlich eine ganz entscheidende Frage. Du hast das Datum für dein eigenes Ableben, weil du dich selbst umbringen wolltest, auf den 27.04.98 gesetzt, hast du gerade gesagt. Ja, 26., 27., das war ein Wochenende. Okay. Wie hat denn deine Frau sich damit getan? Hat sie sich dazu geäußert? sie hat sich dazu geäußert, nachher, später, dass sie das gewusst, gemerkt hätte, dass ich das vorgehabt hat. Mhm. Sie wusste natürlich schon, auch wie ich dachte, denn wir haben ja auch über Feuerbestattung und normale Beerdigung und Erdbestattung also gesprochen gehabt, was wir wollen, wir wie und was ist. Was ist, wenn einer irgendwo an der Maschinerie im Krankenhaus hängt? Okay, aber die entscheidende Frage ist ja, hat deine Frau dich davon abgehalten? Ja, durch diesen, bin ich noch nicht ganz dahinter gekommen, wo ich sagen könnte, das wäre letztendlich der Beweis, weil das für mich nachher auch gar keine Rolle mehr spielte, muss ich sagen. Das wäre natürlich auch interessant. Dieses Datum hast ja nur du alleine für dich festgelegt. Ja, meine Frau ist am 26.11. gestorben, der 26. Du hast dieses war mir in der Situation recht und der 27. war der okay. Geburtstag meiner Mutter. Aber du hast das mit niemandem vorher besprochen und abgesprochen? Nein, absolut nicht. Kannst du denn jetzt definitiv sagen, dass deine Frau dieses Datum auch gewusst hat? Kann ich definitiv sagen, ja. Somit wird es für dich, wenn du diese Erfahrung machst, die ich erstmal nicht weiter kommentieren will, das klingt natürlich völlig absurd. Ich sag dir noch viel mehr Absurdes. Ja, ich glaube das, wenn du diese Erfahrung gemacht hast und jeder, der sich das anhört, der denkt, naja, vielleicht gibt es sowas, vielleicht ist es auch völliger Blödsinn. Ja, aber ich will es nicht beurteilen. Ich möchte ist ganz klar. Ganz aber neutral. Wir können auch eines, du wirst am Montag, wirst du beim Hans Meiser einen kurzen Ausschnitt sehen, wo sich die Geistseelen kugeln. Das ist das, was wir im Jenseits sind, wo die sich gezeigt haben. Dieses heißt doch eigentlich für dich, dass du mit dem Schmerz und mit der Trauer viel besser umgehen kannst. Weil du weißt. Deswegen kann ich Menschen helfen, indem ich ihnen Mut zuspreche. Wir haben ein völlig falsches Weltbild. Ich vergleiche das gerne mit den Dresdnern. Ich weiß nicht, damals die Dresdner hieß das Tal der Ahnungslosen. Weil sie kein Westfernsehen empfangen konnten in ihrer Kuhle. Du meinst, wir kriegen keinen Jenseitsfernsehen hier bei uns. Und so sind wir alle. Ja? Okay. Denn ich habe ja praktisch aufgrund dessen, ich habe 20 Sitzungen gebraucht, bis ich diese Zerrissenheit in mir, weil ich nicht glauben konnte, das war wahnsinnig, was ich gelitten habe darunter, bis ich nachher wirklich gemerkt hatte, das sind die Gedanken meiner Frau und auch andere Beispiele noch. Ich glaube, und dann habe ich angefangen, über das Jenseits zu fragen. Was erwartet uns? Was sind die Bedingungen? Wann geht Geist und Seele? Was erwartet uns denn? Was erwartet uns? Es erwartet uns ein Jenseits, das eine ganz starke Struktur hat. Und wir gehen in dieses Jenseits ein, nach dem, was wir auf dieser Welt getan haben. Ist natürlich eine sehr moralische Kategorie, ne? Ja, aber die entscheiden nicht wir, sondern wenn ein Mensch stirbt. Was sagt ihr das Jenseits? Welche Religion hat denn recht? Welche Religion ist die richtige? Gar keine. Denn oben gibt es keine Religion. Und was ist mit Gott? Ja, bis jetzt. Ich habe meine Frau anfangs mal gefragt und da habe ich aber einen Fehler gemacht, dass ich mehrere Fragen verbunden hatte. Und da hat sie gesagt, es wäre also sehr wunderschön gewesen, den Eindruck zu erleben. Aber wir kommen auf dieser Ebene des Jenseits, wo wir alle hinkommen, Jürgen, kommen wir noch lange nicht mit Gott in Berührung. Denn ich habe wieder gefragt und die haben auch als meine Frau ist ja seit erste Woche August, ist sie Schutzengel geworden. Das heißt, sie hat die Stufe 13 erklommen. Ich habe ja auch einen Schutzengel, hat mir mal jemand erzählt. Ja, natürlich. Und den Namen vergessen, war so ein netter Name. Wenn du Schutzengel wärst, musst du dann praktisch den Neuankömmlingen, die musst du dann begleiten. Sie begleitet jetzt anfänglich 10 Neuankömmlinge. Ja. Wir machen jetzt mal einen Schnitt. Ja. Also das war sehr interessant, was du gesagt hast. Bitte. Man kann es glauben oder man kann es nicht glauben. Man muss das auf jeden Fall respektieren, finde ich, was du gesagt wenn hast. Wenn du siehst, wenn du einen Film siehst, wo sich die Geist-Seelen-Kugeln gezeigt haben, wir sind, wenn wir sterben, sind wir Geist-Seelen-Kugeln. Also nicht nur die Seele lebt weiter, sondern der Geist genauso. Pass auf, ich habe noch eine Bitte an dich. Bitte. Wenn du mit deiner Frau wieder in Kontakt bist, frag sie mal... Morgen Nachmittag. Frag sie mal, ob sie die Grundfrage der Menschheit beantworten kann. Nämlich nach dem Sinn des Lebens. Warum wir sind. Genau, warum das wir leben. Das kann ich dir auch beantworten. Das kannst du mir auch beantworten. Freilich. Ich habe ja alles hinterfragt. Ja, dann sag die Antwort. Deswegen habe ich ja ein Buch geschrieben, was jetzt Ende des Jahres rauskommt. Das heißt, wir sind nicht tot. Okay, sag mir mal, was sie auf diese Frage geantwortet hat. Du musst 14 Leben lang. Mhm. Also ich mag schon. Ein Leben. Das wird kompliziert jetzt mit 14 Leben. Das können wir vielleicht in deinem Buch nachlesen. Na Moment, aber 14 Leben musst du schaffen, auf die Stufe 13 zu kommen. Mhm. Horst, das ist mir zu komplex. Das ist klar, weil du hast keine Ahnung von der Geschichte. Genau, ganz genau. Tut mir leid, aber es ist so. Ja, wir belassen es mal dabei und es war auf jeden Fall interessant, mit dir gesprochen zu haben. Wir werden uns vielleicht nur öfters mal hören. Das wäre vielleicht schön, ja. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, herzlichen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 13 Leben. Ingo, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hi Domian. Glaubst du sowas? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Irgendwie klingt es abstrus, aber er hat das wirklich mit so einer Überzeugung rübergebracht und er glaubt daran. Vielleicht ist das sehr wichtig, dass er daran glaubt und er somit den Schmerz verwinden konnte, dass seine Frau tot ist. Ja, wollen wir uns mal hoffen, dass es so war. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, es hört sich vielleicht ein bisschen unglaubwürdig an, aber ich lasse mich gerne von Autos überrollen. Du lässt dich gerne von Autos überrollen, ja. Und zwar, ich mache seit, zwischen 5 und 6 Jahren mache ich schon Kraftsport. Ja. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, auf Eurosport. Da kommt ich habe das, deswegen haut es mich gar nicht so sehr um. Ich habe sowas schon mal gesehen, ja. Ich habe das irgendwo schon mal gesehen. Ich meine, gut, ich war da im Fernsehen da noch nicht zu sehen, weil ich sowas noch nicht gebracht habe. Mhm. Und zwar läuft das folgendermaßen ab. Ich habe da also zwei Rampen. Mhm. Einmal, dass das Auto hochfahren kann und wieder runter. Mhm. Und jetzt auf einer Seite, da lasse ich zwischen der Rampe Platz, so dass ich da zwischenliege, und lasse mich dann halt von einer Seite, wo die Reifen sind, halt überrollen, ganz einfach. Also das Auto ist wirklich mit vollem Gewicht auf deinem Körper? Ja, es bleibt aber nicht stehen, es fährt weiter. Es fährt weiter. Es ist mit einem Reifen über deinem, wie hat man sich das vorzustellen, fährt es längs oder fährt es quer? Es fährt quer über mich her. Quer über dich her, also über den Bauch. Über den Bauch, ja. Nein, über den Brustkorb. Über den Brustkorb. Ja. Erst ein Reifen, dann der andere Reifen. Ja, genau. Und es ist immer jeweils ein Reifen auf dir. Ja. Ne, so kann man sich das vorstellen. Ja, genau. Was sind das für Autos? Sind das Lastwagen oder ist es ein VW Polo oder was ist es? Nein, das sind ganz normale PKWs. Na, was für eine Marke? Was weiß ich, so ein VW oder so ein Golf. Golfklasse. Wie schwer sind die? Ich habe gar keine Ahnung. Wie schwer ist ein Golf? Das weiß ich auch nicht so genau. Ich schätze mal 1 bis 2 Tonnen. Genau kann ich es nicht sagen. Ich weiß es auch überhaupt gar nicht. Aber auf jeden Fall verdammt schwer. Und wenn man schon mal so ein bisschen einen Autoreifen so halb am Schuh hatte oder so halb im Fuß, dann merkt man, wie schwer ein Auto ist. Ja, aber ich muss dazu sagen, mir ist zum Glück noch nichts passiert bei solchen Aktionen. Wie lange machst du das jetzt schon? Du bist 18 Jahre alt? Also Kraftsport mache ich schon, wie gesagt, zwischen 5 und 6 Jahren. Den Kraftsport, ja. Aber mit dem Auto meine ich jetzt. Ja, so ungefähr. Mhm. Also noch nicht so lange. Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen? Ich weiß nicht. Ich habe das mal im Fernsehen gesehen. Das kam ungefähr vor einem Jahr bei RTL, da habe ich das mal gesehen. Mhm. Und ja, da habe ich mir mal gedacht, mach's einfach mal nach. Ja, das kann man nicht einfach so mal nachmachen. Da muss man ja Leute für haben, das muss ja gebaut werden alles. Und wie hast du das arrangiert? Nö, einfach so. Wir hatten zu Hause, weil mein Vater, der hat so eine Kfz-Werkstatt. Mhm. Da hatten wir dann halt so eine 2 Rampen, wo es halt mit geht das auch so da hochfahren. So habt ihr es quasi improvisiert sogar. Ja. Das ist doch Wahnsinn, Ingo. Und das allererste Mal, als du es gemacht hast, ist dir nichts passiert? Absolut nichts, nein. Wie ist das erklärbar? Da ist ein ungeheures Gewicht auf deinem Brustkorb, wo man sagen würde, das bricht jetzt wirklich die Rippen ein. Warum brechen deine Rippen nicht? Ich weiß es nicht. Nee, du musst doch irgendeine Technik haben, wie du atmest in dem Moment. Du liegst doch nicht einfach da wie eine Flunder. Wenn ich da liegen würde oder fast alle von uns, wären wir verletzt danach. Hm. Nee, das nicht. Ich halte einfach die Luft an. Mehr nicht. Hm. Das befriedigt mich jetzt nicht. Ich dachte, da wäre jetzt wirklich was ganz Ausgeklüngeltes an Atemtechnik vielleicht oder an Muskelanspannung für ein paar Sekunden oder so. Nee, das überhaupt nicht. Man muss halt einfach nur die Luft anhalten und den Bauch so ein bisschen anspannen. Aber bitte nicht nachmachen, ihr alle zu Hause. Es könnte vielleicht wirklich übel enden. Ob es nur so einfach ist, wage ich noch zu bezweifeln. Aber du bist, du machst sehr, sehr intensiv und starken und also intensives Krafttraining. Ja. Das heißt, du bist schon ein gutes Muskelpaket. Ja. Und warum machst du das jetzt mit diesen Autos immer und immer wieder? Man könnte ja sagen, ich habe es jetzt mal einmal gemacht und ist gut, ich kann es, aber warum öfter? Ich weiß nicht, vielleicht ist das für mich irgendwie so, wenn ich das mache, eine innerliche Befriedigung, um zu gucken, wie weit ich selber für mich belastbar bin. Mhm. Vielleicht auch sogar psychisch belastbar bin. Mhm. Es gibt ja die verrücktesten Sachen, also in Richtung Fakir, was der Körper alles aushält, ne? Und dann, wenn ich mir das so anschaue im Fernsehen, denke ich auch, Mensch, wie machen die das denn bloß? Das ist, oder dass die über brennende Kohlen gehen und die Füße sind nicht verletzt, ne? Und so etwas. Ja. Aber bei dir ist das keine Meditation, keine Konzentration. Du sitzt da, liegst da, hältst nur die Luft an und das war's dann schon. Ja gut, konzentrieren muss ich mich vorher schon, aber das ist halt so für mich, oder wie du das gerade gesagt hast, so wenn man andere Sachen sieht, das ist für mich halt nichts Besonderes, wo man halt besondere Techniken für haben muss. Mhm. Bist du jetzt in so einem Steigerungswahn auch, dass du sagst, also jetzt muss es so ein Auto sein und demnächst muss es mal, weiß ich, die S-Klasse von Mercedes sein, die noch schwerer ist und so weiter, oder? Nein, das auf keinen Fall. Ich weiß nicht, wenn ich das mal irgendwie arrangieren kann oder wenn es überhaupt möglich ist, ich möchte mal versuchen, eine kleine Boeing zu ziehen. Eine kleine Boeing zu ziehen? Da bist du ja dann reif für Wetten, das irgendwann. Ach, nee, also das muss ich auch nicht haben. Ich habe das wohl, wo ich mich mal von so einem Auto habe überrollen lassen, habe ich das wohl schon mal gemacht, dass mal irgendwie so Zuschauer dabei waren. Mhm. Aber ich mache das nicht so, um anderen Leuten was zu beweisen. Ist, also für mich selber. Ist mehr so dein Ding. Nochmal mit dem Auto überrollen. Wie regelmäßig machst du das denn überhaupt? Ich habe das gerade so vorausgesetzt. Ist das so, dass du es regelmäßig machst? Ja, dreimal die Woche. Dreimal die Woche? Ja. Das ist ja immer eine Sekundensache dann, ne? Ja. Das rollt, also ich stelle mir das vor, dass es relativ langsam rollt, aber innerhalb von ein paar Sekunden ist das Auto über deinen Körper drüber. Also man kann schon sagen, pro Reifen bestimmt 5 Sekunden. Pro Reifen halt 5 Sekunden. Weil es halt wirklich ganz langsam gehen muss, dass halt irgendwie auch das Auto nicht abrutscht oder so, weil dann wäre es halt ziemlich übel. Mhm. Also nochmal, damit wir das, ich habe ja so ein schönes kleines Auto hier stehen. Ja. Siehst du mich im Fernsehen? Ja. Ja. Also, das ist so, dass das, also du liegst so und das Auto fährt so über dich rüber. Ja, genau. Genau. Und fährt es dann mit den beiden Reifen über dich oder nur mit nein, einem? Nein, nur mit einer Seite. Nur mit einer Seite und dann, einer Seite, ja. Und dann einmal vorne, einmal hinten. Ja, genau. Genau, so hatte ich es auch verstanden gerade. Mit der Boeing ist natürlich dann eine ganz andere Geschichte, ne? Das fordert natürlich ganz andere Kraftanstrengungen. Ja. Das ist wahrscheinlich bei dir aber auch der Reiz, dich immer so wieder herauszufordern, ne? Ja. Zu ganz ungewöhnlichen Dingen und ungewöhnlichen Sachen. Ja, also ich hatte mal einen Bekannten, der hat bei einer LKW-Firma gearbeitet. Und da habe ich das halt mal geschafft, 240 Tonner zu ziehen. Mhm. Aber wie gesagt, nicht alleine, da war noch ein Bekannter von mir dabei. Mhm. Alleine hat jetzt auch wohl ziemlich schlecht ausgesehen. Mhm. Also, der Ingo mit seinen 18 Jahren lässt gerne Autos über sich rollen. In Köln sagt man, warum nicht? In Köln sagt man, jeder Jack ist anders. Ja. Ich sag aber nochmal an alle, die jetzt zuhören, macht das bitte nicht so ganz einfach nach. Ich weiß nicht, ob es doch nicht üble Folgen haben kann, wenn man das fahrlässig macht. Macht's nicht nach, wenn, dann lasst euch darüber beraten. Ich will hoffen, dass es mir dabei immer gut gehen wird. Ja, diese Hoffnung wollte ich gerade formulieren und dich damit dann auch verabschieden. Ja. Alles ich Gute. Ich wollte noch mal eben was fragen, wegen dem einen Typen, der da letzte Woche angerufen hat, wegen den Kerzen. Ja. Der die gegessen hat. Ich glaube dem das. Ja, wir glauben ihm das auch, da nämlich unser Psychologe sich sehr lange mit ihm unterhalten hat und es tatsächlich ein Krankheitsbild gibt, welches in diese Richtung geht. Nicht unbedingt mit Kerzen, aber mit anderen Dingen, die man isst, die man eigentlich nicht essen sollte. Ja. Wir haben es ihm auch geglaubt, ja. Ich habe nämlich mal einen in entfernteren Bekanntenkreis gehabt und der hat das auch gehabt. Mhm. Obwohl ich sehr, sehr skeptisch war während des Gesprächs, wenn du dich erinnern kannst. Lieber Ingo, alles Gute. Dir auch. Tschüss. Ciao. Wo wir gerade quasi Nachbesprechung sind der Sendungen, ich wollte euch ganz kurz noch sagen, dass ich am Freitag mit der Papur, dem jüdischen Mädchen aus Berlin, noch sehr lange gesprochen habe. Es war ein äußerst schwieriges Gespräch. Danach hat sich meine Psychologin, die Elke, noch sehr lange mit ihr unterhalten. Und es war auch wieder ein sehr schwieriges Gespräch. Und ich hoffe sehr, wir sind noch etwas in Kontakt mit ihr, dass eine Hilfe geboten werden kann. Obwohl das alles sehr kompliziert ist. Es ist ein sehr trauriger Fall. 1.44 Uhr und 10 Sekunden und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. 1.45 Uhr und 5 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein festes Thema. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Meine Telefonnummer ist 0800 5678 110. Morgen haben wir wieder ein Thema. Die ganze Stunde steht unter dem Thema, unter der Überschrift Helden und Lebensretter. Wenn ihr selbst ein Held seid, ein Lebensretter, würde ich mich gerne mit euch unterhalten. Aber ich würde mich auch gerne mit euch unterhalten, wenn man euch das Leben gerettet hat. Wie hat man euch das Leben gerettet? Was hat euer Held alles angestellt, um euch das Leben zu bewahren? Also das ist das Thema morgen hier bei Domian. Jetzt begrüße ich herzlich die Isabel, und Isabel ist 30 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Isabel, ja. Hallo. Hallo. Ja, mein Thema ist in einer neuen Stadt sein, fremd sein, obwohl ich schon seit 2 Jahren in Düsseldorf lebe und bin wegen des Berufes nach Düsseldorf gegangen und habe am Donnerstag eine Prüfung dort, das nennt sich Assessment Center nochmal, zu Zwecksübernahme, also Entfristung des Vertrages, und das ist mein Traumberuf und ja, ich bin ganz stolz irgendwo und kann es aber leider so richtig mit niemandem teilen. Und halt, jetzt ist nochmal, das waren jetzt alles so viele Fremdwörter und so viele seltsame Begriffe. Ja. Was genau bist du vom Beruf? Ich bin Stewardess. Stewardess? Also ach so. Und was für eine Prüfung ist das jetzt am Donnerstag? Also wir hatten angefangen mit 8 Monatsverträgen zur Saison. Das ist ja ein Saisonberuf. Ja. Das wissen die wenigsten. Ja, so, das weiß ich auch nicht. Ich dachte, wenn man einmal Stewardess ist, ist man das erstmal eine... Ja, naja, du kennst ja die modernen Arbeitswelt und so. Ja, ja. Und und jetzt ist das dann verlängert worden nach den 8 Monaten auf 2 Jahre. Mhm. Und jetzt besteht die Möglichkeit zur Übernahme. Zur Übernahme heißt, dass du eine richtige Festanstellung, genau, bei Lufthansa, LTU? Nein, LTU natürlich. Bei LTU, ja. LTU, weltbeste Gesellschaft. Ich hoffe, dass ich das jetzt überhaupt hier so sagen darf. Ach, klar. Naja. Mein Problem ist so ein bisschen, also da habe ich jetzt, ich hoffe, das geht alles gut, auch das Übernahmegespräch und so weiter. Nur ich bin halt etwas einsam, so hier in Düsseldorf, immer wenn ich frei habe, fahre ich schnell zu meinen Eltern, da ist alles also so schön. Eine junge, erfolgreiche, gut aussehende Frau, die aber einsam ist. Ja, so ein bisschen. Ich dachte eigentlich so, Düsseldorf wäre so ein bisschen viele Singles und schicke Stadt, aufgeschlossen, man kann gut ausgehen und ein paar taffe Leute. Und ich dachte auch so mit der Fliegerei, da lernt man ja auch viele Menschen kennen. Nur das ist alles etwas oberflächlich. Ich sagte ja, in Düsseldorf wird das nichts. Du musst nach Köln ziehen. Ja, das habe ich letztens auch gedacht. Hier tanzt der Bär mit der Luzi, nicht in Düsseldorf. Ja, ne? Das ist wohl so eine Sache. Naja, jetzt kommt ja alles erstmal in feste Bahnen, sag ich mal. Und dann kann man ja auch erstmal irgendwas planen. Also die Chancen stehen gut, das höre ich schon raus, dass das klappt am Donnerstag. dass du eine festangestellte Stewardess bei LTU bist und auf Lebenszeit erstmal. Na, das will ich hoffen. Oder für die nächste Zeit auf jeden Fall. Nun haben wir ja alle immer den Eindruck, wenn man auch so im Flugzeug sitzt, das sind ja in der Regel sehr attraktive junge Frauen, die dort arbeiten. Ja, das stimmt. Ja, ne? Da legen die Fluggesellschaften ja auch Wert drauf. Auch Herren. Sehr attraktive Herren. Sehr attraktive Herren, natürlich. Kriegt ihr denn nicht massenweise Angebote? Nein. Ehrlich, also nicht? Gut, jetzt ich... Für mich persönlich kann das jetzt nicht sagen. Vielleicht ist es, ich sag mal so, wir haben auch sehr attraktive Frauen, die könnten auch, sag ich mal, jetzt auf jedem Laufsteg gehen oder so. Also so eine tolle Schönheit bin ich jetzt auch nicht. Ich finde mich zwar ganz attraktiv und auch schlank und nett und jung und so, aber ich sag mal so blond, blaue Augen, so dieses typische Barbie-Girl. Natürlich kriegen die auch Angebote und werden auch angesprochen. Da traut man sich vielleicht schon. Aber mir persönlich ist es jetzt noch nicht passiert. Ach, vielleicht bist du zu stolz und zu cool. Ja, ich glaube, ich bin zu nett. Du bist zu nett. Dann denkt man, das ist eine Kumpelfrau, die kann man baggern mal lieber gar nicht an. Genau. Nee, das ist wirklich so eine Klischeevorstellung, dass das alle Steward oder Stewardessen ganz schnell unter der Haube sind, weil die nun ständig mit tollen, tollen Leuten zusammenkommen. Ne? Ja, natürlich, man genießt das auch. Nur das Problem ist, wenn du dann nach Hause kommst, manchmal kommst du nachts um 2, 3 Uhr morgens nach Hause, das kennst du bestimmt auch, und dann hast du so viel erlebt und dann kannst du das mit niemandem mal richtig konkret jetzt besprechen. Was meinst du, Isabel, wie viele erfolgreiche Leute ich kenne, denen das genauso geht wie dir. Oh. Wo alle Welt denkt, Mann, die stehen mitten im Leben sind tolle Sachen bei denen. Ja, nein, ja. Die kommen irgendwann nach Hause und sind einsam zu Hause, hängen vor der Glotze oder wissen gar nicht, was sie machen sollen. Schrecklich, ne? Ja. Ist das nicht schrecklich? Ja, das ist die Kehrseite vielleicht auch von dieser, von Erfolg, von einer modernen Welt, in der wir leben und Lebensorganisation. Was machen wir denn jetzt mit dir? So eine nette Stewardess. Ich muss dringend demnächst wieder bei LTU mal buchen. Ja, aber man fliegt doch mal mit uns. Wir freuen uns. Ja, also es ist halt so, ich habe mir halt gedacht, bei dir rufen ja auch immer sehr viele sehr nette Menschen an, die auch vor allen Dingen, und das ist mir sehr wichtig, nicht so oberflächlich. Ja, mein Publikum ist sehr schlau. Genau, Kompliment an dein Publikum, auch an deine Sendung. Die Dankeschön. Ist unheimlich toll. Ich finde die ganz klasse, die müsste verlängert werden auf 2 Stunden. Naja, 1 Stunde ist auch schon reichlich. Ja, das ist anstrengend, das glaube ich. Naja, meine Bitte ist eigentlich, wenn jetzt jemand zugehört hat und fühlt sich angesprochen, ich weiß, das darf man in deiner Sendung nicht. Da wird wieder was los sein. Wir hatten ja letztens dieses süße Mädchen, ich weiß gar nicht mehr den Namen, wie hieß sie noch? Mit dem Artikel in der Zeitung? Mit dem Artikel in der Tina hieß sie, genau, Tina. Ja. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was hier, wie wir mit Post bombardiert worden sind. Das geht jetzt wieder so los, ich ahne es ja schon. Isabel ist 30 Jahre alt, sie ist Stewardess und wohnt in Düsseldorf. Genau. Ist erfolgreich und einsam. Genau, und ich tanze sehr gerne, ich gehe gerne aus, ich höre gerne House-Music, ich bin aufgeschlossen, ich gehe auf Flohmärkte, ich gehe spazieren, ich kann Sport machen, also alles, nur... Mein Zeitplan ist halt sehr straight. Ja, aber im Prinzip eine ganz tolle, pflegeleichte Partnerin auch, ne? Eigentlich schon, ja. Keine Zicke. Keine Zicke. Viele Interessen. Du gehst auch gerne ins Kino wahrscheinlich, ins Theater, wenn es sich so ergibt. Ja, ich bin sehr interessiert, doch. Ja? Also ich hätte gerne mal einen netten Mann, der auch ein bisschen tough ist und auch ein bisschen was im Kopf hat. Ich habe auch den Eindruck von dir, dass man dich auch mitziehen kann, ne? Wenn man eine neue, verrückte Idee hat, dann bist du dabei, ne? Natürlich, ich bin aufgeschlossen. Isabel, nicht für alles, aber für vieles. Nun gibt es ja, das habe ich ja auch einige Male schon gesehen, auch verdammt attraktive Piloten. Ne? Ach ja, Wahnsinn. Warum? Die sind immer alle schon vergeben. Ach, es muss da auch junge Piloten geben, die nachwachsen. Ja, nee, die sind mir dann schon wieder zu jung. Da gibt es dann schon wieder eine nachkommende Generation, so die 20er-Mädels. Du, die sind auch nicht von schlechten Eltern. Also es ist so um die 30 ist es ein bisschen schwierig. Ne? Also ist das so dein Alter, was du haben möchtest? Ach nö, der kann so zwischen, sag ich mal, 25 und 40. Also 25 und 40, das ist die spannende Größe. Sind die in der Tat immer verheiratet, die Piloten? Ja, doch. Ist das denn also so? Man kann auch sehr gut ein Familienleben haben, wenn man fliegt. Du kannst zum Beispiel Müttermodell fliegen, hast du eine Langstrecke im Monat, bist mal gut weg. Und den Rest, also hast du 1-2 Wochen, hast du dann frei, ne? Das ist ja toll. Ja, das ist eine ganz tolle, es ist ein super Beruf. Du fliegst aber auch Langstrecke, also das heißt in die ganze Welt. Ja, das also ist, Bangkok fliege ich jetzt demnächst hin. Ja. Da freue ich mich schon. Ach, so kriegen wir so ein Flair der großen weiten Welt in diese Sendung. Eine Stewardess erzählt uns von Bangkok. Ist ja doll. Wohin geht's denn sonst noch? Fidschi-Insel, New York. Ja, nee, New York war ich leider noch nicht. Aber wir haben viele Kollegen, die haben natürlich die ganze Welt bereist. Ich war, Venezuela war ich letztens. Ja. La Isla Margarita, das war wunderschön, haben wir im Hilton Hotel gewohnt. Gut, das ist natürlich jetzt ein Bonbon, mal nach 2 Jahren hatte ich da mal 5 Tage Aufenthalt. Hör mal, wir können ja vielleicht noch ein bisschen ködern. wenn man mit einer Stewardess verheiratet ist, wir denken mal so weit schon, ne? Kann man ja auch ganz billig fliegen, ne? Ach, naja gut, ich sag mal so, wie mit dem gelben Kranich ist das bei uns nicht so. Ach, da ist das nicht so. Ne? Nee, so toll ist es auch nicht, aber es ist schon sehr schön, man hat einen Steuerfreibetrag und gut, also man kleiner, hat schon die Möglichkeit. Ein kleiner Köder ist das. Ein kleiner Köder ist das. Ja, natürlich. Jetzt habe ich gerade die Piloten angesprochen. Ja. Intuitiv habe ich jetzt die Stewards nicht angesprochen, weil die sind ja meistens schwul, ne? Oder? Aber es gibt auch Heterosexuelle. Es gibt auch Hetero, ja. Aber die meisten sind schwul, ne? Kann man das sagen? Nee, ist auch so ein Gerücht. Also ich würde mal sagen, so 70% sind, ja, würde ich schon sagen, schwul. Aber ich sag mal so, die Kollegen, die heterosexuell sind, sind meistens sehr, sehr, sehr nette Männer, aber meistens auch verheiratet. Auch verheiratet. Würdest du denn einen Steward nehmen oder wäre das so kompliziert, dass ihr eure Dienstpläne aufeinander abstimmen müsst? Ich sag mal so, ich bin ein Mensch, ich brauche auch so ein bisschen Freiheit für mich. Also mir ist es schon ganz angenehm, nicht auf jedem Flug, da haben wir natürlich auch Paare, die auf jedem Flug zusammen und alles machen sie zusammen und arbeiten am Wagen zusammen und natürlich kann man seine Beziehung auch so gestalten, aber ich denke, so ein bisschen was Aufregendes dazwischen ist Bei dieser Ausstrahlung schön. Kann ich es nicht verstehen, dass diese junge Frau keinen Mann hat. Ich kann es nicht verstehen. Ihr könnt es auch nicht verstehen. Ich bin sicher da draußen. Also ihr dürft uns, wir machen mal diese Ausnahme jetzt mal wieder. Das ist aber nett von dir, Domian. Und ihr dürft uns schreiben oder faxen. Ja. Ruf bitte nicht an, dann blockiert ihr immer die Leitung, dann kommen keine anderen durch. Aber faxt uns bitte oder schreibt uns. Und dann reichen wir das gerne an die Isabel weiter. Schreibt ganz einfach an den WDR 1 Live Domian 50 600 Köln. Das ist eine ganz einfache Adresse. WDR 1 Live Domian 50 600 Köln. Vielleicht Stichwort Isabel noch drauf. Ach, das ist nett. Und dann gehen diese Umschläge ungeöffnet direkt zu dir nach Hause. Mhm. Warne deinen Postboten vor. Er soll sich schon mal einen kleinen Schubkarren kaufen. Ne? Und dann hast du was zu tun. Und ich hoffe, dass wir vielleicht in 3 Monaten miteinander reden. Und du erzählst uns schon von eurer Verlobung dann. Du verrückter Kerl. Ich muss nur meine postalische Adresse noch angeben. Die habe ich noch nicht durchgegeben. Ja, aber nicht jetzt hier mit dem Sender, ne? Nein, das heißt, um Gottes Willen. Nein, das heißt, du legst jetzt nochmal auf und mein Redakteur, der Wolfgang Spielkowski, ruft dich gleich nochmal an und notiert hier die Anschrift. Domian, alles, alles Liebe, alles Gute für dich. Viel alles Erfolg Gute. Weiterhin. Wünsche ich dir auch. Vielleicht sieht man sich bei irgendeinem Flug mal. Das wäre schön. Ich Dann spreche dich an. Ich gebe mich zu erkennen. Ich bestehe darauf, ja. Okay, Domian. Tschüss, Isabel. Tschüss. Tschüss. Kerstin, 31. Hallo Kerstin. Hallo Domian, guten Kerstin. Morgen. Ja, guten Morgen. Ich muss dich mal ein bisschen wieder runterholen von deinen Flugreisen jetzt, ne? Ja, von der großen, weiten Welt. Von der großen, weiten Welt. Aber ich habe dir noch was Erfreuliches zu sagen. Ich habe vor einigen Monaten in deiner Sendung angerufen, das Thema böse Mütter ging es damals. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich noch dran erinnern kann. Sag mal Stichwort zum Inhalt des Gesprächs. Meine Eltern haben mich beide sehr misshandelt. Sehr viele Jahre noch, bis ich 19 war und schwanger war mit meinem ersten Kind. Oh ja, ich weiß. Und die Mutter hat alles mitgemacht, hat alles geduldet. Genau. Dann habe ich jetzt hier eine 13-jährige Ehe hinter mir, ziemlich horrormäßig. Und ich war damals eigentlich ziemlich schlecht drauf, als ich mit dir gesprochen habe. Sehr traurig. Und, ja, sehr traurig, ehrlich. Und ich habe deinen Rat eigentlich befolgt. Ich bin zu einer Psychologin gegangen damals. Und seit dem Tag an, aber als ich mit dir gesprochen habe, hat sich mein Leben so überhaupt so ziemlich umgekrempelt. Was ist passiert? Ich habe also mit meinen Eltern Tacheles geredet. Ne? Mhm. Ich habe gesagt, so und so sieht das aus. Und ich fühle mich eben wirklich immer wie das fünfte Rad am Wagen. Und mein Bruder kriegt eine Affenliebe. Und von euch kommt immer nur so diese Gefühlskälte. Es ist einfach keine Liebe da. Mhm. Meinen Ex-Mann habe ich in die Wüste geschickt. Endlich, Gott sei Dank, nach sich mal trennen und wieder zusammen und doch nicht. Und Schluss aus, habe ich gesagt, Feierabend und habe durch ganz dummen Zufall einen ganz, ganz lieben Menschen kennengelernt. Ich habe immer gesagt, kommt ja kein Mann mehr in ein Haus, ne? Das ist ja verrückt. Also die ersten beiden Sachen sind in die Wege geleitet worden durch das Gespräch hier bei uns. Und das andere hat sich dann auch noch so zufällig ergeben. Genau. Das heißt, seitdem hat sich das Leben wirklich radikal verändert. Ganz genau. Das ist ja toll. Und ich habe jetzt, Gott sei Dank, eine riesengroße Familie, die mich ganz, ganz lieb aufgenommen haben. Und das ist die Familie von dem neuen Freund? Ja, genau. Ja. Der hat eine riesengroße Familie hier. Sind Italiener, ganz, ganz liebe Menschen. Also die Mutter ist 76 Jahre alt, die ist sehr schwer krank. Mhm. Aber die gibt mir eine Liebe, Domian, das ist unbeschreiblich. Weißt du, Kerstin, ich freue mich, dass du angerufen hast und auch nochmal durchgekommen bist. Ja. Weil wir hören ja hier in dieser Sendung so viel Leid und so viel traurige Sachen. Und deine Geschichte damals war ja nur auch äußerst traurig und schlimm und wirklich erschütternd. Und dann sowas Gutes zu hören, dass sich dann das Leben so positiv weiterentwickelt hat, das ist schon eine schöne Sache. Freue ich mich sehr, dass du auch nochmal angerufen hast. Alles klar. Ich danke dir auf jeden Fall. Ja, und so soll es jetzt auch weitergehen. Ich hoffe es. Ich bin auf dem besten Weg dahin und ich wünsche dir alles Gute für dein weiteres Leben. Vielen und Dank. Ich denke, das geht alles seinen Gang jetzt. Ich bin sehr dankbar und bin sehr glücklich. Toll. Das alles ist ein schönes Schlusswort für die Sendung heute. Alles Gute weiterhin, danke. Kerstin. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. Wir waren im Fernsehen ein bisschen später, das bitte ich zu entschuldigen, aufgrund einer Sondersendung. Morgen haben wir ein festes Thema. Morgen heißt das Thema Helden und Lebensretter. Seid ihr schon mal so knapp mit dem Leben davongekommen und hat eine Person das zu verantworten, im positiven Sinne zu verantworten? Hattet ihr einen Lebensretter? Wie war die Geschichte? Mögt ihr mir von dem Lebensretter erzählen? Und vielleicht hat auch der eine oder andere Mensch Lust, der schon mal jemand anderem das Leben gerettet hat, sich hier zu melden und ein wenig zu erzählen. Ich fände es sehr schön, würde mich freuen darüber. 1 Uhr Radio 1 Live pünktlich und WDR Fernsehen morgen auch 1 Uhr. Ab 0 Uhr könnt ihr schon anrufen oder uns faxen unter der bekannten Nummer. Ich wünsche eine gute und schöne Nacht und sage bis morgen, ciao und bye bye. Es ist 2 Uhr. Sender Freies Berlin Nachrichten. Nach einem Terroranschlag auf einen Schulbus jüdischer Siedler hat Israel mit einem massiven Vergeltungsangriff reagiert. Luftwaffe und Kriegsschiffe feuerten über 30 Raketen auf den Gazastreifen ab. Ziele waren unter anderem das Hauptquartier der palästinensischen Polizei, ein Gebäude der Organisation Fatah von Präsident Arafat und ein Fernsehstudio. Die Palästinenser antworteten mit Gewehrfeuer. Nach ihren Angaben wurden bei den Angriffen ein Mensch getötet und 120 zumeist leicht verletzt. Arafat hatte zuvor den Terroranschlag auf einen Schulbus im Gazastreifen bedauert. Bei dem Attentat waren eine Lehrerin und ein weiterer Erwachsener getötet.